Majestät. Lass mich! So soll ich sterben! Entweich! Ich bitte inniglich! Feig, ungestümer! Ach, gib mir Gehör! Die Gunst kannst du für jetzt und nicht erwerben! Oh, Schmerz! Ich kann nicht mehr das Ungemach vertragen, so du mir hast erweckt mit Sinnige Liebe verbirget die Flammen, doch treue Glut verdeckt sie nicht. Kaltsinnige Liebe verbirget die Flammen, doch treue Glut verdeckt sie nicht. Wirst du nur mich armen, zum Schweigen verdammen, ach, so verlöscht mein Lebenslicht. Wirst du nur mich armen, zum Schweigen verdammen, ach, so verlöscht mein Lebenslicht. Ach, so verlöscht mein Lebenslicht. Der König kommt! So schmerzliches Leiden, ich muss von innen schneiden. Erwünschter Tag, der es so glücklich füget, dass ich mich wiederum vergnüget an euch holdseligster Ergötzen mag. Die Feinde sind nicht mehr vorhanden, das Ungemach ist gänzlich überstanden. Der soll es bald die Rufe kürzen und dich in tiefsten Abgrund stürzen. Allein mein wertestes Verlangen, was kehrt in Lilien die schönen Rosenwangen? Und was umhüllt dein glänzendes Gesicht? Du Schmerz soll ergrinnen, noch mehr als mich bedienen. Antwortest du mir nicht? Ach, Werte, brich einmal die felsenharten Sinnen. Und lass mich lieben, denn auch Segensgunst gewinnen. Ich sterbe noch vor Qual. Schönste, schönste, schönste, ich bitte, ich bitte, ich bitte, ich bitte, verwirf nicht mein Herz, ich bitte, ich bitte. Verwirf nicht mein Herz. Wo du dich entziehst und ferner mich fliehst, so muss ich verzagen, so sterb ich vor Schmerz. Wo du dich entziehst und ferner mich fliehst, so muss ich verzagen, so sterb ich vor Schmerz. Verwirf nicht mein Herz. erbitten. Vielleicht verkehrst du selbst die stolzen Sippen. Jedoch, wer ist dahin? Die Treue der Oben. Bist du es, meine Schöne? Hagrinen, ihr Verlust ist nun nicht hoch zu schätzen. Weil Salomena die Stadt immer kann ergänzen. Sonderbaren Freude will ich, wie ich wohl ehemals getan, mich wieder als ein Frauenzimmer kleiden. Nimmt dieses hin, legt mir ein anderes an. Ihr Schwestern, warum dessen? Das Unglück ist allbereit vergessen. Sei vorbringen. Und weil ich nun in meinem eigenen Kleide mich nicht getraute, sicher vorzukommen, hab ich die List zur Hand genommen und mich in Silber, Gold und Seide gleich wie die schönste Dame ausstaffiert. Damit bin ich ganz sicher und passiert. Heißer Vermont, was kamen unterwegen mir niedliche Gesichterchen entgegen? Gewiss, mein Herz ist schon durchaus verschammeriert. Es gibt zwar auch viel Menschen in dem Lager, doch die sind nicht vor mich. Denn wenn ich einen nähm, so kriegt ich sicherlich ein ganzes Regiment zum Schwager. Nein, nein, nein, nein, wenn ich mich soll verlieben, muss es ihm was Rechtes sein. Nein, nein, nein, nein, wenn ich mich soll verlieben, muss es ihm was Rechtes sein. In was Rechtes, nein, wenn ich mich soll verlieben, muss es ihm was Rechtes sein. Gaske kriegt man alle Ecken zu betappen, zu belecken, ich mag nicht was zu gemein. Gaske kriegt man alle Ecken zu betappen, zu belecken, ich mag nicht was zu gemein, ich mag nicht was zu gemein. Einen Schatz verloren. Allein, ich habe festlich geschworen, wird man ihn wiederum erfassen, soll hier sein Leben lassen. Das ist ein böses Murmeltier, jedoch es wird auf mich nicht flugs so zornig wüten. Ich weiß, ein gutes Wort kann leicht ein Weib begüten. Fremder Liebreizschimmer befindet sich all hier. Du Art'ge, sage, was ist dein Verlangen? Sie meint, ich sei ein Frauenzimmer. Ich bin nur ungefähr hergegangen, um mich ein wenig umzusehen. Da ist denn nun so ungefähr geschehen. Selbst vernommen, wie du meinen Liebsten seist gekommen, so gönne das mein Maul, so sollst du immer von Herzen gern nach Jungfernwechsel schnappen. Dir mag an seiner Stadt ein Schwätzchen rauben. Sie meint, ich sei ein Frauenzimmer. Wohlan, ich werd es ihr erlauben. Denn unter dem Betrügen kann ich mich selbst vergnügen. Nun, willst du dich denn nicht dazu entschließen? Ja, ja, du sollst genießen. Au weh! Ei, das ist ja nicht Art, dass man mit Stecknadeln sticht. Zum Element, das war kein Mädchen nicht, es hat gar einen starken Bart. Mein König, ich habe fast auf allen Gassen den Flüchtigen suchen lassen. Allein, man hat gar wenig von ihm erfahren. Was, der König? Du treue Salomene, verwahre diese Schöne. Ich neue Liebe hege. mir hierher nicht wieder. Was ist zu tun? Ich will dir wiederum die Pforte der Freiheit schenken. Du kannst dahin, wo dir verheert, hin. Das ist schön, für wahr. Bei so gestalten Sachen schluss nicht so trefflich gut um mich. Die Frauen hätten sicherlich mich leichtlich auch zum Weibe können machen, wenn sie, dass ich ein Mannsvolk sei, vermochen. Oh, schade, wenn ich wäre um meinen besten Schatz gekommen. Allein, ich danke für die Ehe und werde lange Zeit darüber lachen, dass ich den König selbst in mich verliebet konnte machen. Gewiss, ich glaube sicherlich, ich muss recht ungemeine Gaben und was besonders an mir haben, sonst wäre er nicht zu mir gekommen auf die Freite. Doch Kleider machen Leute, und dieses weiß das Frauenzimmer auch. Drum ist ihr fleißiger Gebrauch, sich zu bespiegeln und beputzen, nur dass sie stets vor anderen stutzen. Zwar manche denken, sie sei schöne, zwar manche denken, sie sei schöne und hat ein hässlich Angesicht, und hat ein hässlich Angesicht. Denn ihre angenehmen Wangen, die Liebreiz und das holde Prangen, hat Schmink und Pflaster zugewischt, hat Schmink und Pflaster zugewischt. Keiner sei also vermessen, sage, woran sie's gefressen, denn alles können sie vergessen, nur diesen einzigen Vorwurf nicht, nur diesen einzigen Vorwurf nicht. Zwar manche denken, sie sei schöne, zwar manche denken, sie sei schöne, und hat ein hässlich Angesicht, und hat ein hässlich Angesicht. Ach, lässt die Schickung sich dann nimmer versöhnen? Zum Glücke find ich hier Agrine. Wie hör ich meinen Namen nennen? Sie wird mich auch nicht kennen. Wenn wir alleine sein, will ich dir etwas sagen. Kannst dich sicher wagen. Don Atrax steht vor dir. Was willst du denn all hier? Erstlich soll ich dir vorbringen, dass Arbates dich noch liebt und dass er vor allen Dingen sich nach dieser Stadt begibt. Hei, da will er hauen und stechen, schießen und die Mauer brechen. Und wenn alles gleich dir werden, so sollst du sein Weibchen werden, so sollst du sein Weibchen werden, so sollst du sein Weibchen werden. Sicherlich, er trinkt fast nicht ein einziges Gläschen Wein. Es muss auf die Gesundheit der Agrinen sein. Jedoch, die Ambassade ist nun zu Ende. Drum schaff ich, dass ich mich wiederum fein sicher und bei Zeiten von ihnen wende. Sonst überrumpelt mich der Weiberkrim. Der Misius soll dich begleiten. Dessen gehen dies gemacht. Komm mir fein alle nach. Heil mir, Heil, Heil mir, Heil! Straße, wenn ich lange Zeit getreu verliebt bin. Ach nein, wie wohl man wird undankbar mich erkennen, wenn ich die Lebensretterin in ihrer heißen Pein vergeblich hasse brenne. Kann ich nicht wohl entfliehen vom Tage, gute Nacht. Adieu, ihr anderen Sachen, ihr sollt mir fernein nicht mehr erschreckens machen. Morglü, wie werden mich die Menschen karüssieren, wenn ich mich künftig hin so propre werd aufführen. Heute ja, ich mache mich alsbald von hinten. Nehmt ihr euch nur in Acht, er soll uns nicht entrinnen. Auf meines Königes Befehl, er gibt dich alsobald gefangen. Dem hab ich ja mein Lebtag nichts getan, da lieget gar nichts an. Du bist schon einmal durchgegangen. Hei, halt, nur fort. Ihr Herren, schonet mein Parol, ich geb euch eine Kanne Wein. Führt ihn nur fort, oh ungeheures Wort. Oh, okay. Yeah. schicket mich von seinem Heer und lässet dir nur Nachricht sagen. Du Falsche, sollst dich nur um ihn nicht ferner plagen. Er kennet dein untreues Herze und weiß, dass seine Augenkerze nicht ist auf ihn gerichtet. O Himmel, ach, o Fee! Drum geh und suche dir ein ander Schönheitslicht. Er liegt dich ferne nicht. Arbates, ach, was hab ich denn verbrochen, dass du mir hast so streng Entschluss gesprochen? Ich habe selbst erblicket, was einen andern du hast an die Brust gedrücket. Doch soll der Friede bald bestraft sein. Mein Leben! Schweig! Halt ein! Ja, ja, ja, ich will mich rächen. Ja, ja, ja, ich will mich rächen, wenn mein Zorn ist so den Brand. Wenn mein Zorn ist so den Brand. In dieser meiner Hand, in dieser meiner Hand, will ich seine Brust verstehen. Denn mein Zorn ist so entbrannt, denn mein Zorn ist so entbrannt. Thank you. ich arm betrübtes Kind, werde noch nur lange blind über dir verkehrten Sache. Über dir verkehrten Sache. Weinst doch, weint. Weinst doch, weint. Dass ich's nicht so lange mache, dass ich's nicht so lange mache. Ehrliches Kind, wohlan, ich werde mich fein bald ankleiden und dann mit tausend Freuden, bis ich entfliehen kann, aufpassen. Nun, Kasten, du musst dich eröffnen lassen. Zum Element, was kommt da angestochen? Ein altes Weib, oh weh, ich höre noch was pochen. Da kommt es und noch zwei dazu gekrochen. Je, könnte ich doch an einer Ecke vor ihnen mich verstecken. Halt, ich will mich in eben diesem Kasten verbergen und allda so lange rasten, bis eine nach der anderen wird wiederum fortwandern. Mir das zum Posten hast getan, ich will dich brav davor abschmieren. Allein, was will ich denn schon wiederum vexieren? Verschnarre, hast du dich nun entschlossen? Nein, lass mich ungeheut mit deinen Posten. Belochus, willst du gegen Frauen Zimmer so gar unhöflich sein? Ich glaube immer, du bist geschossen. Oh weh! Wer hat unsinnwürdig in dieses Gefängnis gebracht? Ach, die Soldaten haben mich mit ganzer Macht hierher bei Arm und Bein gezogen und sprachen, dass der König es so wollte haben. Doch weil ich ihm mein Tage nichts getan, so nimm dich meiner an und lass mich wiederum von hinnen traben. Magst du nur frei aus deinen Wagen gehen? mit Bedacht. Gefängnis, gute Nacht.